بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, nun geht es weiter inshallah ta'ala mit unserer Unterrichtsreihe in dem aus dem Buch 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakami rahmatullahi alayhi. Und wir machen weiter mit der 36. Frage. Was ist Glaube? Was ist Iman? Der Autor sagt hier, Al-Imanu Qawlun wa Amal. Der Iman oder der Glaube ist das Sprechen und das Tun. Und er geht hier dabei noch weiter ins Detail. Er sagt, Qawlul Qalbi wa Lisan. Das Sprechen des Herzens und der Zunge. Wir kommen gleich darauf. Und er sagt, وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَالْلِسَانِ وَالْجَوَارِحِ. Und die Tat des Herzens, der Zunge und der Körperteile. وَيَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُسُ بِالْمَعْسِيَةِ. Und es steigt, also der Glaube steigt durch Gehorsam und er nimmt ab durch Ungehorsam. Und die Stärke des Iman, des Glaubens, variiert von einer Person zur anderen. Das ist ein kurzer Abschnitt, aber beinhaltet sehr, sehr viel. Aber inshallah ta'ala machen wir das wie immer kurz. Der Glaube, und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache in Ahlus Sunnah wal Jama'ah, und ich hatte das auch schon öfteren angesprochen in den vorigen Teilen von diesem Buch. Der Glaube besteht aus Worten und aus Taten. Und zwar Worten des Herzens und Worten der Zunge. Worten des Herzens ist ja gemeint, dass man bezeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Einziger ist und das im Herzen sozusagen dran fest glaubt, dass Allah ein Einziger ist, dass er keine Partner hat, dass er kein Kind hat, keine Frau hat und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein letzter Gesandter und Prophet ist, dass er sein Diener ist, dass der Koran das letzte offenbarte Buch ist und so weiter. Und diese Sachen kann man alles mit dem Herzen daran glauben. Und wenn wir daran glauben mit dem Herzen und das bestätigen mit unserem Herzen, dann können wir das Ganze auch bestätigen mit unserer Zunge und das ist Qawlul Lisan. Das sagen mit der Zunge, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und das ist die Kurzfassung, man kann sehr viel darüber reden, aber das ist das gemeint, dass du glaubst an La ilaha illallah und dass du bezeugst La ilaha illallah, natürlich mit Muhammad Rasulullah. Und der zweite Part ist aber noch der wichtigere Part, weil bei vielen heutzutage die Einsicht herrscht, dass der Glaube einfach nur La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ist und dann nichts tun muss. Und so ist das nicht, so war es noch nie, zumindest nicht bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und zwar die Kategorie des Handelns, und zwar des Handelns oder die Taten des Herzens, der Zunge und der Körperteile. Das heißt, wenn du glaubst, dass der Islam die Wahrheit ist, wenn du behauptest, du hast Iman in deinem Herzen, dann muss diese Sache herauskommen. Also es genügt nicht, dass man sagt, ja, mein Herz ist aber gut. Nein. Das ist wie wenn du sagst, ja, ich liebe diese Person, aber du beweist nichts von deiner Liebe. Weder durch deine Zunge, noch durch deine Handlungen. Woher sollen die anderen wissen, dass du diese Person liebst? Es gibt keinen Beweis dafür. Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Und noch viel wichtiger, dass jemand, der sagt, ich glaube und ich bestätige das, und er bestätigt das mit der Zunge, aber daraufhin lässt er keine Taten folgen. Taten des Herzens, wie hier erwähnt, das sind Gottesfurcht, Liebe zu Allah und so weiter. Alles, was mit Angelegenheiten des Herzens zu tun hat. Vertrauen auf Allah. Diese Sachen macht man alles im Herzen. Und das nennt man Taten des Herzens. Und natürlich die Taten der Zunge, dass man Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist, ihn freispricht von allen Sünden und Fehlern, von allen Makeln, ihn Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah, all diesen Sachen lobpreist. Und eines der wichtigsten Sachen, die heutzutage verloren gegangen sind, sind die Taten mit den Körperteilen. Die Taten, die du mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deinem Körper tust, wie das Gebet, das Fasten oder die Hajj oder zur Moschee laufen und zurückzukehren. Zu spenden mit der Hand, so dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand spendet. All diese Sachen und noch viel mehr sind Taten des Körpers. Besonders, besonders, besonders aber das Gebet. Und wer das Gebet nicht betet und sagt, ah, mein Herz ist rein, ich brauche das Gebet nicht, ist wie jener, der sagt, ich bin sauber, ich brauche nicht duschen. Also diese Sache würden wir niemals durchgehen lassen. Ja, wenn jemand auf einmal 2, 3, 4 Wochen, monatelang nicht duscht. Diese Person würde in uns Ekel hervorrufen. Aber dabei ist doch jemand, der das Gebet verlässt, viel schlimmer als dieser. Wichtig ist hier zu wissen, dass der Glaube nicht nur eben das Bezeugen in dem Herzen oder das Bezeugen mit dem Herzen und der Zunge ist. Vielmehr ist der Glaube, den du bezeugst oder den du behauptest zu bezeugen, in deinem Herzen zu tragen, durch Taten bewiesen werden muss. Durch die Taten des Herzens, durch die Taten der Zunge, durch die Taten der Körperteile. Und bei Ahle Sunnah wal Jama'a ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt vorhanden, und das ist der Gehorsam gegenüber Allah, beziehungsweise das Steigen und das Sinken des Glaubens. Ahle Sunnah wal Jama'a glaubt, dass der Iman, der Glaube, steigt durch Gehorsam. Das heißt, je mehr gute Taten du machst, je mehr gute Taten du tust, je mehr gute Taten du mit deinem Herzen machst, desto mehr steigt dein Iman, desto fester wirst du in der Religion und desto größer wird dein Iman. Und auch, aber auch das Gegenteil ist genauso vorhanden, wenn du weniger gehorsam bist, wenn du ungehorsam bist gegenüber Allah, wenn du Sünden begehst, wenn du in Sünden hineinfällst, dann sinkt dein Glaube. Dann sinkt dein Glaube. Und natürlich ist die Stärke des Imans immer unterschiedlich von Person zu Person, je nachdem, was er tut, was er sagt, was er macht. Aber all diese Sachen sind sehr, sehr wichtig und eine Sache von Aqidah, und deswegen erwähnt der Sheikh das hier. Fabarakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Inshallah ta'ala haben wir diese Sache mit Iman verstanden. Wir hören uns inshallah ta'ala das nächste Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.